Kapitel 21. Mehr als alle Güter und Gaben muss man die Ruhe in Gott suchen. Erstens. Ruhe findest du nur in Gott, denn nur in ihm ist alles, was du suchst. Der Knecht. Meine Seele, über alles und bei allem suche stets im Herrn Ruhe, denn er ist die ewige Ruhe der Heiligen. O Jesus, du bist die Freude und die Liebe selbst. Verleihe, dass ich in dir über allem Erschaffenen ruhe. Du gehst über Glück und Schönheit, Herrlichkeit und Ehre, Macht und Würde, Wissenschaft und Scharfsinn, über alle Reichtümer und Künste, über Freude und Frohlocken, Ruhm und Lob, Erquickung und Trost, Hoffnung und Verheißung, Verdienst und Verlangen, über alle Gaben und Geschenke, die du mir in Fülle zu geben vermagst, über alle Lust und Freude, die der Geist fassen und empfinden kann, endlich über alle Engel und Erzengel, über das ganze Himmelsheer, über alles Sichtbare und Unsichtbare und über alles, was du, mein Gott, nicht bist. Denn du, o Herr, mein Gott, bist über allem der Beste, du allein der Höchste, du allein der Mächtigste, du allein der Reichste und Begüterteste. Du bist die unausschöpfliche Fülle von Lieblichkeit und Trost, du allein der Schönste und Liebenswürdigste, der Edelste und Herrlichste, mehr als alles andere. In dir ist alles Gute vollkommen vereinigt. So war es immer, so wird es bleiben. Daher ist alles gering und unzureichend, was du mir außer dir selbst schenkst oder über dein Wesen offenbarst. Was du mir verheißest, ist alles gering, wenn ich dich nicht schaue und vollkommen besitze. Denn die wahre Ruhe und den ganzen Frieden kann ich nur finden, wenn ich in dir ruhe und mich über alle Gaben und Geschöpfe hinaus emporschwinge. Zweitens. Sehne dich nach ihm aus dem Dunkel und Leid dieser Welt. Jesus Christus, du mein geliebtester Bräutigam, in der Liebe so ganz rein, du Beherrscher der gesamten Schöpfung, wer gibt mir die Schwingen wahrer Freiheit, dass ich auffliege und ruhe in dir? Wann wird es mir gegeben sein, völlig unbehindert zu sein und zu schauen, wie gütig du bist, Herr mein Gott? Psalm 34,9. Wann werde ich mich ganz in dir sammeln können, dass ich vor Liebe zu dir mich selbst gar nicht mehr fühle, sondern über jedes Maß des Empfindens hinaus nur noch dich kenne, ein Zustand, der freilich vielen unbekannt ist. Jetzt aber bin ich oft so traurig und trage in Schmerzen mein elendes Los, denn es begegnen mir in diesem Tale der Leiden viele Übel, die mich oft verwirren, betrüben und umdunkeln, nicht selten auch behindern und zerstreuen, anlocken und umgarnen. So habe ich dann keinen freien Zutritt zu dir und kann die beglückenden Umarmungen nicht genießen, deren die seligen Geister sich alle Zeit erfreuen. Möchten meine Flehrufe und meine trostlose Verlassenheit dich rühren. Drittens. Komm, Herr Jesus, komme bald. Jesus, du Abglanz der ewigen Herrlichkeit. Hebräer 1,3. Du Trost der pilgernden Seele. Vor dir verstummt mein Mund. Mein Schweigen aber redet zu dir. Wie lange noch zögert mein Herr zu kommen? Komme er doch zu mir, zu seinem armen Kinde, dass es sich freue. Erreiche mir seine Hand und rette mich Hilflosen aus aller Drangsal. Komm, komm! Ohne dich gibt es für mich keinen frohen Tag, keine frohe Stunde, denn du bist meine Freude. Und ohne dich ist mein Tisch leer. Hilflos bin ich wie eingekerkert und eingefesselt, bis du mich mit dem Lichte deiner Gegenwart erquickst, mir die Freiheit wiedergibst und dein freundliches Antlitz zeigst. Mögen andere statt deiner suchen, was immer sie wünschen. Mir gefällt nichts, auch in Zukunft nicht, als du, mein Gott, meine Hoffnung, mein ewiges Heil. Ich werde nicht schweigen und nicht aufhören zu flehen, bis deine Gnade zurückkehrt und du innerlich zu mir redest. Viertens. Freue dich seiner Gegenwart in tiefer Demut. Der Herr. Siehe, da bin ich. Jesaja 58,9. Siehe, ich komme zu dir, du hast mich gerufen. Deine Tränen und das Verlangen deiner Seele, deine Demut und die Zerknirschung deines Herzens haben mich gewonnen und dir zugeführt, der Knecht. Da sprach ich, Herr, voll Verlangen nach dem Genuss deiner Gegenwart habe ich dich gerufen. Ich bin bereit, um deinetwillen alles zu verschmähen. Der mich aber zuvor anregte, dich zu suchen, der warst du. Sei darum gepriesen, mein Herr, dass du deinem Diener in dieser Weise gut warst. So entspricht es der Fülle deiner erbarmenden Liebe. Was hat dein Diener dir sonst noch zu sagen? Doch wohl nur dieses eine, dass er sich tief vor dir demütigen will, eingedenk der eigenen Schuld und Unzulänglichkeit. Denn kein Wesen unter allen Wundern des Himmels und der Erde ist dir gleich. Deine Werke sind sehr gut, deine Gerichte gerecht und deine Vorsehung leitet die ganze Welt. Psalm 19,10. Lob sei dir und Herrlichkeit, o Weisheit des Vaters. Dich lobe und preise mein Mund, meine Seele und alles Geschaffene insgesamt.